Damit man mich auch besser sehen kann. Weiß sieht man jetzt zum Beispiel im Dunkeln sehr gut, außer du sitzt bei einer weißen Wand. So, es ist jetzt um 8, wir sollten dann mal anfangen. Du bist soweit? Okay, dann können wir jetzt loslegen. Obligatorisches Hallo Chris, Hallo Ricky, würde ich vorschlagen. Ja. Hallo Chris! Hallo Ricky! Hier läuft sie ein, die Queen Mary 2 der Wrestling-Podcasts. Und schaut auf die Brücke, die schönsten Kapitäne begrüßen euch. Mensch, Chris, das war ja ein heißer Ritt die letzten 2,5 Wochen. Ja. Konnte man uns nicht hören. Leider, muss man sagen, denn es waren eigentlich aus Wrestling-Fansicht ganz ordentliche 2 Wochen. Es waren ganz ordentliche 2 Wochen. Überraschenderweise, da ist man mal nicht on air. Schon denkt sich die WWE, jetzt schießen wir mal schnell 2 gute, relativ gute Raw-Ausgaben nach. Aber ich habe gerade gedacht, wir gucken auf die Brüste, anstatt wir gucken auf die Brücke. Weil ich bin hier nämlich gerade bei WWE.com und gucke mir gerade The Divas of New York City Fotos an. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das Produkt auch eigentlich stetig schlechter wird, die Frauen der WWE werden nicht unbedingt hässlicher. Das ist absolut richtig. Die Frauen der WWE, die werden uns heute wahrscheinlich auch noch ein bisschen beschäftigen. Da möchte ich befürchte es. Auf eine alte Ausgabe hinweisen, in der du dir relativ sicher warst, dass das diesmal was wird. Aber ja, die besten Themen nicht vorwegnehmen. Nein. An und für sich muss man hier auch nochmal Lucha Underground mit Ultima Lucha huldigen. Ja. Ist zwar schon ein alter Schuh, ich weiß, aber du hast es angeguckt komplett? Ich hab mir Ultima Lucha beide Ausgaben angeguckt und es war wirklich, wirklich ein Fest. Als du mir erzählt hast, dass es dieses Match zwischen Vampiro und, wie heißt sein Sohn? Pentagon Junior, dass mir der Name nicht hängen geblieben ist. Nein, das ist my fault. Habe ich mir gedacht, was will denn der alte Mann da? Der kann doch kaum noch sitzen da an seinem Höckerchen. Nee, ey, sowas ECW-eskes habe ich ja wirklich lange nicht mehr gesehen. Das war so absurd krank. Es war so absurd krank, was sie da abgeliefert haben. Und dann, ich kannte die Storyline überhaupt nicht, aber man konnte sich irgendwie schon denken, dass er der Sohn dann am Ende ist oder dass er zumindest sagt, hier, ey, ich bin ein Vater. Ja, eigentlich ist es ja eine riesen Überraschung gewesen und mit Sohn und so hat es ja gar nichts zu tun. Denn er ist natürlich nur sein Master. Sein Master. Er ist der Meister, der der Pentagon Junior die ganze Zeit gelenkt hat. Insgesamt muss man sagen, war das ein gelungener Abschluss für Lucha Underground und gleichzeitig auch ein Wegbereiter für eine mögliche zweite Staffel. Ja, klar, sie haben da jetzt, wie heißt die nochmal? Maxine hieß sie in der WWE, ne? Die mit dem Stein. Ja, die ist in der WWE und die heißt Katrina. Katrina, genau. Die hat da jetzt im Prinzip die ganze Bude in der Hand, ne? Die Trios Champions und da den Mil World Muertes, Champions. Drin. Genau. Und Melina ist wieder da und mit ihren kurzen Haaren bin ich ganz wuschig geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Kurze Haare sind Trumpf. Ja, absolut. Jede Frau sieht mit kürzeren Haaren besser aus als mit längeren. Das ist, also es bedeutet natürlich nicht, dass Frauen mit langen Haaren scheiße aussehen, sondern es bedeutet lediglich, dass man auch mit kürzeren Haaren immer noch mindestens genauso gut aussieht wie davor, eher sogar besser. Das muss man hier an der Stelle nochmal hervorheben, finde ich. Ist auch war wichtig. Auch bei Renee Young der richtige Move, ne? Die Haare ab. Ja, bei Renee Young muss ich ganz ehrlich sagen, da schwank ich immer mal wieder. Also ich habe weiterhin dieses Phänomen bei ihr, dass die in manchen Übertragungen, die ich mir angucke, lispelt wie so eine Irre. Aber das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Das betrifft dann interessanterweise auch andere Mitkommentatoren. Das ist meistens bei diesen Pre-Shows zu Pay-Per-Views. Da hört sich das an, als ob alle lispeln. Bitte was? Das ist manchmal bei den Pre-Shows zu Pay-Per-Views? Das würde ja bedeuten, du guckst die. Nee, die gucke ich nicht, aber du siehst es ja dann hier. Das stimmt, diese Einspieler, ja. Ja, ja, und nee, nicht nur das, sondern das fällt mir nämlich jetzt gerade ein, du siehst die ja auch immer so zwischendrin im Pay-Per-View. Da labern sie ja dann auch nochmal irgendwie hier, Mensch, genau. Wie war denn das? Und auch da hört sich's manchmal so an, als ob die Kollegen da lispeln, vor allem Renee Young. Und wenn ich sie dann bei Raw höre, wie sie irgendwelche Pfeifen interviewt, dann hört sich wieder normal an. Ja. Ja. Aber ich finde, es gibt schon noch schönere Frauen als Renee Young in der WWE. Nee, das finde ich auch, aber sie hat für mich gewonnen mit den kürzeren Haaren. Ja, geschadet hat sie nicht, das stimmt. Nein, geschadet hat sie absolut nicht. Ich klicke gerade nochmal durch die Bildergalerie, als Ronda Rousey beim letztjährigen SummerSlam war. Ich glaube, damit können wir nicht rechnen, oder? Dass sie wieder at ringside ist, oder? Ja, ich meine, das können sie ihr nicht verbieten. Gut, das können sie ihr nicht verbieten, du hast völlig recht, ja. Ja, also ausschließen würde ich das nicht. Möglich ist es. Ich glaube aber nicht, dass sie sowas machen würden, weil automatisch müsste man mit ihr dann ja auch irgendwie eine Story weiterspinnen. Also wenn sie jetzt einfach nur in der ersten Reihe sitzt, glaube ich, würden die Leute erwarten, dass jetzt auch irgendwas passiert und wären unter Umständen sogar ein bisschen enttäuscht, wenn nichts passiert, weil alle rechnen natürlich damit, dass sie irgendwie in WrestleMania 32, ja, glaube ich, oder? Ist das dann 32? 32 ja. Ist das nächste, ja. Da ist ja schon irgendwie schon kategorisch mit eingebunden abgelehnt, dass da nichts passiert. Hat ja Dana gesagt, hier, den Fake-Shit macht die nicht, die Kleine. Ja, muss man so sagen. Aber da wird nichts passieren, bin ich mir sicher. Ganz ausschließend kann man es nie. Ja, man kann es vielleicht so koppeln, dass Ronda Rousey, wie lange hat sie denn noch Vertrag in der UFC? Es gibt keine Verträge in der UFC, also es gibt schon Verträge, aber die beziehen sich immer nur auf Kämpfe. Genau, wollte ich doch gerade sagen. Man hat doch immer 5, 6, 7 genau. Fight-Contracts, genau. Und irgendwann wird er auch bei ihr auslaufen. Mit Sicherheit. Ich stark davon aus, genau. Und wenn sie jetzt noch 3 Kämpfe hat oder 4, dann ist die UFC bestimmt sehr daran interessiert, mit dieser durchaus drawnenden Figur den Vertrag zu verlängern. Vertrag, ne, in Klammern, weitere 6 Kämpfe oder so. Und dann kann man natürlich sagen, in Rondas Position, ja, ich mache auch gerne 7, wenn ich bei WrestleMania 32 Stephanie McMahon die Schamlippen langziehen darf. Ja, also bei Ronda Rousey ist es eher so, dass sie gesagt hat, wenn es irgendwann zu dem Cyborg-Kampf kommen soll, dann wäre das wahrscheinlich ihr letzter Kampf. Und jetzt, wenn man das jetzt mal so ein bisschen sich auf der Zunge zergehen lässt, sie spricht auch noch oft davon, dass sie irgendwann auch mal eine Familie gründen will und so, dann ist es halt einfach so, dass sie aktuell in der UFC nicht mehr allzu viele Gegnerinnen hat und dann spätestens, ja, nachdem sie jetzt die nächsten 2, 3 Kämpfe gewonnen hat, würde es dann zu diesem Cyborg-Kampf kommen. Und dann wäre halt sowieso Schicht im Schacht. Dann könnte sie machen, jetzt, was sie will. Ist ja auch langsam die Phase, wo sich die Gegnerinnen wiederholen. Ne? Das ist ja der dritte Kampf jetzt gegen Cupcake. Na gut, den ersten Kampf hatte sie nicht in der UFC, aber in der zweite in der UFC gegen Misha Tate. Ja, die hat natürlich ein bisschen Glück, dass sie halt einfach jetzt auch die letzten Kämpfe alle gewonnen hat nach der Rousey-Niederlage. Ist das Glück, wenn man alle Kämpfe gewinnt? Ja, Glück mit Sicherheit nicht. Aber es war jetzt nicht so, dass die mich überzeugt hat als wiederkehrende Nummer 1 Herausforderin. Es war eher so, dass die anderen ja einfach ein bisschen mehr Pech hatten in ihren Kämpfen und ja nicht ganz so gut aussahen. Aber ja. Jetzt völlig falsches Thema, ich weiß. Ist doch egal, gibt hier keine Themen. Wie geht es eigentlich Juliana Pena? Ja, die hat wieder gekämpft. Ach, guck mal. Und hat auch gewonnen, sah sehr, sehr gut aus und hat auch irgendwann jetzt wieder einen Kampf, aber weiß jetzt auswendig nicht, wann sie den nächsten Kampf hat. Aber es ist auf jeden Fall eine Olle, die weiterhin zu beobachten ist. Ja, aber wichtige Frage, was hatte sie für ein Oberteil an? Sie hatte bestimmt wieder ein Schlabbershirt an, ne? Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Also mit Sicherheit wird sie nichts Enges angehabt haben, weil die ja relativ große Titten hat. Und ja. Schön gesagt. Ja, und ich glaube, darauf steht die nicht irgendwie, dass man sie dann auf ihre Hupen reduziert. Anders als Misha Tate, die sich da die Hörner vorne gemacht hat und wirklich auch keinen noch so kleinen Moment auslässt, ihre Hupen zur Schau zu stellen. Also das ist absolut ein Misha Tate-Move, dass die Titten eigentlich immer als erstes irgendwo zu sehen sind und danach kommt erst Misha Tate rein. Ja, aber ist auch ihr gutes Recht. Und auch mein gutes Recht als Zuschauer. Ja, das stimmt. Bin ich mal gespannt, wenn Ronda Rousey dann bei dem Fight mit einem Spinning-Kick die Dinger zum Platzen bringt. Ja, du kennst ja die Geschichte von ODB. Der mal eine Titte geplatzt ist. Ja. Und sie hat es aber erst unter der Dusche und interessanterweise erst am nächsten Tag unter der Dusche festgestellt, dass ein Reifen platt war. Also da fragt man sich auch, wie das möglich ist, aber so ist das wohl bei ODBs zu Hause. nee, aber also abschließend zu Lucha Underground war eine tolle Show und ja, wer es noch nicht gesehen hat und Zeit hat, kann sich auf jeden Fall die alten Folgen alle mal angucken. Vieles gibt's auf YouTube, lohnt sich definitiv. Also, und man sollte es in der Reihenfolge gucken, also nicht jetzt irgendwie mittendrin anfangen. Die meisten großen Storylines ziehen sich wirklich konsequent durch durch die komplette Staffel durch. Also das ist echt ein phänomenales Wrestling-Programm. Das ist ja wirklich das, wovon du immer so geschwärmt hast, dass wirklich von A bis Z die ganze Chose durchgeplant ist. Ne? Dass es keine Kursabweichung gibt und dass die Storylines wirklich bis zum Ende durcherzählt wurden. Das ist großartig. Davon träumt man ja geradezu in der WWE. Ja, so muss das sein. Absolut. So muss das wirklich sein. Und das ist auch, finde ich, der große Vorteil dieses Produktes. Ne? Du hast dann bei der UFC, da versuchst du ja um irgendein Beef eine Story so ein bisschen zu kreieren. Ich sag nur, als ich da Embedded geguckt habe oder irgendwie sowas mit Ronda und Patch Coher, da hat ja Patch Coher wirklich aufs Übelste über die Familie und so über Ronda hergezogen. Ne? Hast du das gesehen? Da warst du ja gerade im Urlaub. Nee, das habe ich alles noch gesehen. Ich bin erst nach UFC 190 in Urlaub gegangen. Das fand ich, darum versucht man dann natürlich so eine Art Story oder Geschichte irgendwie zu kreieren. Und beim Wrestling hast du halt, selbst deine Geschichte. Bei Patchy Coher muss man sagen, ich fand das alles nicht so schlimm. Sie hat halt, Ronda hat geheult, on air. Ja, natürlich, aber Ronda Rousey hat's auch faustdick hinter den Ohren. Also die lässt auch kein gutes Haar an ihre Gegnerinnen und man muss dann vielleicht auch ein bisschen sich ein dickes Fell zulegen, wenn man selbst eher fürs Austeilen bekannt ist. Und ja, das war halt dieser eine Satz von Patch Coher, als sie meinte, dass Ronda Rousey sollte sie dann verlieren, oder natürlich aus Coheras Sicht wird sie verlieren, und dann soll sie sich nicht das Leben nehmen. Und wir wissen ja, Ronda Rouseys Papa hat sich das Leben genommen und Ronda Rousey hat das dann da also so ausgelegt, dass Patch Coher das absichtlich gesagt hat, um auch jetzt hier noch ihren Vater so ein bisschen zu verunglimpfen. Ja, ja. Und ich glaube ganz ehrlich, dass das nicht so gemeint war. Also ich glaube einfach, dass es so... Du, diese Patch Coher, das ist, glaube ich, ein richtiges, dreckiges Miststück. Meinst du nicht? Ja, die sieht auf jeden Fall, also die ist natürlich schon sehr gestraft, was die Optik angeht. Und ich kann mir vorstellen, dass du dann halt anderweitig versuchst, irgendwie aufzufallen. Man plant ja auch schon, wenn, was denn? Nee, ich habe gerade so einfach über meinen eigenen Witz gelacht. Fand ich so gut, dass ich darüber gedacht habe. Ich habe ja gelesen, dass man plant, wenn Bray Wyatt sich verletzt, so Patch Coher einspringen. Als Bray Wyatt? Ja, als Bray Wyatt. Patch Coher hat mich an irgendjemanden erinnert. Es war nicht Bray Wyatt, aber es gab einen männlichen irgendwas, Schauspieler, glaube ich, der ihr ähnlich sieht. Hm. Ja, vielleicht komme ich noch irgendwie drauf. Ja, sei es drum. Auf jeden Fall, ja, das musste ich hier nochmal erwähnen, weil Lucha Underground ja wahrscheinlich so in den letzten 10 Monaten das war, was mich am Wrestling am meisten begeistert hat. Und ich bin traurig, dass wir es unter Umständen nie wieder so sehen werden. So sehen werden höchstwahrscheinlich, ja, aber wir werden es wohl, also zweite Staffel ist ja bestätigt für 2016, ne, habe ich gelesen. Nee, ist nichts bestätigt. So. Natürlich. Nee. Ja, klar. Nein. Es natürlich. Ist nichts, es ist weiter nichts bestätigt. Die Gerüchte, dass irgendwas bestätigt ist, gibt es ja schon seit April oder März, da hieß es ja auch, ja, jetzt sei es bestätigt und so. Bestätigt ist nur, dass sie weitermachen wollen. Das ist klar, die wollen weitermachen, aber es gibt noch nichts Konkretes, dass die dann auch wirklich, die haben noch nicht mal einen Ort, an dem sie die Aufnahmen starten. Bis Ende des Jahres werden auf jeden Fall, so das, was ich zuletzt gehört habe, wird bis Ende des Jahres nichts Neues gedreht werden. Und somit könnte es Anfang 2016 auch nicht wieder losgehen. Also es gibt einfach noch nichts Konkretes. Das ist aber das Lucha Underground-Problem, für mich vor allem. Die Sachen, die ich jetzt auch noch so gelesen habe, ist, dass man, die haben ja alle so lange Verträge da, ne? Mhm. Und WWE hat wohl das ein oder andere Auge auf den ein oder anderen Performer da von Lucha Underground geworfen und dass man da jetzt wohl sagt, na gut, für eine gewisse Ablösesumme kann der dann gehen und damit finanzieren wir uns da Lucha Underground Staffel 2. Angelico und Prinz Puma sollen da wohl ziemlich... Mit Prinz Puma glaube ich nicht, denn der war ja schon bei der WWE und den haben sie rausgeschmissen, weil er angeblich seine Nase weit nach oben tragen würde, sage ich jetzt mal so. Also da waren sie ein bisschen unzufrieden, was er so für ein Verhalten an den Tag legt. Ah, ist der so? Ich kann dir über den gar nichts sagen. Ich kenne den nur von Lucha Underground und weiß, dass der halt bei den Indies, bei Shikara und so irgendwie für Wirbel gesorgt hat, aber kann ja zu dem Typen gar nichts sagen. Aber ausschließen kann man es nicht. Ja, also, dass sie den dann trotzdem nochmal wiederholen. Aber das war der Grund, warum er es bei der WWE nicht geschafft hat. Gleiches gilt auch für Ivelisse. Die war ja damals bei Tough Enough und dann später noch bei NXT ein bisschen. Und da gab es wohl auch das Problem, dass sie relativ zickig und schnippisch immer ist. Bei Angelico kann ich mir schon vorstellen, dass die WWE da Interesse hat. Aber es würde aus meiner Sicht für ihn keinen Sinn machen, dahin zu gehen. Aber ich kann natürlich verstehen, als Wrestler ist das ja die höchste Liga, die du erreichen kannst und genau. Den meisten Fame, den du dir abholen kannst. Und wenn du da vielleicht 2, 3 anständige Jahre hast, kannst du danach natürlich als Indie-Wrestler auch deutlich mehr Geld verdienen. Von daher würde ich schon verstehen, warum er dahin will. Aber ich würde mir wünschen, also ich würde mir lieber wünschen, dass man irgendwie diese 20 Millionen zusammenbekommt und nochmal so eine schöne Staffel abdrehen kann, wie jetzt die erste. Weil, ja, das ist einfach großartig produziert worden, auch mit dem Abschluss, wo Dario Cueto dann in der Halle steht und an ihm so das komplette Interieur so vorbeizieht und es wird immer dunkler und dunkler und irgendwann ist er so nur noch im schwarzen Loch und so rot angestrahlt. Das sah einfach toll aus. Und das sind immer so kleine Momente, die Lucha Underground ganz oft gebracht hat und die dieses Programm so schön gemacht haben, muss man ganz ehrlich sagen. Also, wer war denn die Alte in dem Knast? Das war eigentlich die ganze Zeit sich an Dario Cueto rächen wollte dafür, dass er oder das Biest hätte ihre Eltern umgebracht. So. Aha. Und jetzt ist halt dieser Turn sozusagen drin, dass Dario Cueto ihr den Floh ins Ohr gesetzt hat, dass nicht sein Bruder ihre Eltern umgebracht hat, sondern ihr Ausbilder. So, ich werfe jetzt nicht so sehr mit Namen um mich, weil dann weißt du wahrscheinlich gar nicht, wen ich meine. Mhm. Aber also das ist so grob die Story. Das war halt jetzt so dieser letzte Turn im Staffelfinale. Und im Vorfeld war es halt so, dass sie sich die ganze Zeit vorbereitet hat auf ihren großen Auftritt, dass sie halt so mehr oder weniger den Tod ihrer Eltern rächen wollte und ihr Meister immer gesagt hat, du bist noch nicht so weit. Irgendwann hat sie sich dann von ihm getrennt und hat gesagt, ich nehme das jetzt selber in die Hand und versuch das und wurde sofort übers Knie gelegt von Chavo Guerrero. Der hat sie dann verkauft, mehr oder weniger. Und sie ist dann da in diesem Verlies gelandet. Und also das sind alles immer so Kleinigkeiten, die mir immer gut gefallen haben. Das Ding ist, wenn man so drüber nachdenkt, kann Lucha Underground mir eigentlich nicht gefallen oder kann auch nicht funktionieren, weil es einfach zu abgefahren ist und ist auch sehr cheesy, das wissen die, glaube ich, auch, ne? Ich glaube eben, dass es aber da halt funktioniert. Also das ist halt auf eine andere Art cheesy. Also das funktioniert einfach. Ich sage, das ist wie mit diesem Vampiro-Match. Da denkt man eigentlich, ja, was soll denn das? Das kann nicht funktionieren. Und dann guckt man sich's an und es funktioniert hervorragend. Das gab's so oft bei dieser Staffel, dass ich dachte, oh, das ist aber, also da kann nichts Gutes draus werden. Und dann, es gibt auch wirklich Sachen, da trauen sie sich ja wirklich was. Dieses Intergender-Ding da, ne? das Trios-Ding. Ach, ich weiß nicht. Erstens komme ich mit diesen Champions, mit den neuen Champions nicht klar, weil ich mich mit denen nun überhaupt nicht identifizieren kann. Mit so 3 Eierköpfen da, das finde ich völlig bescheuert, aber wirst du mir mit Sicherheit sagen, dass die völlig irre sind, die 3, sind die sickesten Performer aller Zeiten. Nee, da muss man dazu sagen, da geht es nicht um diese 3 Typen, da geht es natürlich jetzt auch wieder um dieses um die Stable, sage ich jetzt ja, mal, ja, genau. Das da gebildet wird. Und ich denke mal, dass es eher im Hinblick auf Staffel 2 interessant wird, was jetzt mit denen passiert. Aber die selber sind einfach nur so Puppen, kannst du sagen. Also die haben auch für mich überhaupt keine Aussagekraft oder irgendwas. Okay. Und das mit der Alten da, mit dem gebrochenen Bein, sowas. Ach, ich weiß nicht. Das Match sowieso wirkte auf mich sehr gezwungen. Da musste dann Angelico nochmal seinen Spot da auspacken, wenn er da von der Decke runter hüppelt. Und ansonsten fand ich das Match irgendwie nicht so gut. Ja, es gab bessere Trios-Matches, auch im Tournament, als der Titel zum ersten Mal ausgezeichnet wurde. Ist das immer wurde. Tornado? Nee, aber es entwickelt sich meistens immer in diese Richtung. Deswegen musste ich gerade überlegen. Aber nein, eigentlich ist es mit Abklatschen und so. Aber es funktioniert ganz gut. Das Intergender-Ding klappt manchmal und manchmal nicht. Das kommt immer ganz drauf an. Also manchmal kann ich das komplett vergessen und manchmal halt nicht. Aber das stört mich nicht großartig oder so. Also eigentlich sind das die schönsten 45 Minuten jede Woche gewesen. Und mir hat's wirklich auch sofort gefehlt jetzt, seitdem es nicht mehr kommt. Es ist echt glaubst Wahnsinn. Also ich habe mich halt jeden Donnerstag drauf gefreut. Muss der Lucha Underground in der zweiten Staffel was anders machen? Oder einfach nur weitermachen auf dem Niveau? Ja, mal eine andere Bude nehmen da, oder was weiß ich. Ja, das wird ja auf jeden Fall passieren, weil warum? Erstens mal ist der Laden schon abgerissen, das ist der Hauptgrund. Ach so. Ja gut, das ist natürlich auch ein triftiger Grund, muss man sagen. Ja, und zweitens ist halt Los Angeles viel zu teuer und die wollen jetzt irgendwie eher nach Texas oder so, weil da die Buden und der Platz billiger ist und somit die Produktionskosten ein bisschen gesenkt werden können. Ich würde das gar nicht schlecht finden, wenn sie jetzt halt einfach wirklich wie so eine Fernsehserie das durchziehen und das Kapitel Los Angeles abgeschlossen ist und sie jetzt halt weiterziehen und ja, dann geht's halt woanders weiter. Ich würde das echt gut finden, wenn man das so durchziehen könnte. Das ist auch nochmal so ein Grund, warum ich unbedingt eine zweite Staffel sehen will. Weil es wirkt halt nicht so, als ob es halt einfach genauso weitergeht, wie es bei der ersten Staffel war, sondern es wirkt so, als ob ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Man kann auch nur hoffen, dass sie mit der zweiten Staffel auch irgendwie einen veritablen Erfolg kriegen oder einen Zuschauererfolg. Denn bestes Beispiel, Breaking Bad Staffel 1 war ein Desaster. Niemand geguckt. Im Prinzip hat sie Nuller-Rating. Hat keine alte Sau geguckt. Dann also, irgendwie haben sie sich dazu durchgerungen, dass man da eventuell doch noch eine zweite Staffel macht, weil man da drin Potenzial sah. Und dann irgendwie im Laufe der zweiten Staffel ging das Ding viral durch die Decke und alle haben sich die erste Staffel nochmal auf DVD und Blu-ray nachgeholt. Und sowas kann ja auch mit Lucha Underground passieren. Ich glaube auch, dass dieses Produkt nicht unbedingt beim Wrestling-Fan funktioniert. Ja, es gibt jetzt auch gerade so eine Bewegung, dass man Lucha Underground irgendwie auf Netflix bekommt. Ja, genau. Ja. Ja, prinzipiell wäre das natürlich eine Möglichkeit, um viral durch die Decke zu gehen, weil jetzt, wenn sie da bleiben bei ihrem TV-Sender, wird das nicht funktionieren. Also bei Netflix hast du natürlich einfach schon mal prinzipiell mehr Leute, die dich überhaupt sehen können. Könnten. Und bei ihrem Affensender da ist es halt, ja, das ist... Das LRA ist nix, oder wie? Nee, das ist halt so ein absoluter Nischensender, für den man auch noch zahlen muss und so. Nee, also das ist alles nicht so das Wahre. Also es ist auch nicht schlecht oder irgendwas, aber um halt diese 20 Millionen da irgendwie wieder einzuspielen, sind das die falschen Anlaufstellen. Da brauchst du eigentlich größere Sender oder Sponsoren oder weiß der Kuckuck was. Ich würde halt gern mal wissen, wie würde Lucha Underground für 10 Millionen aussehen? Also naja, was meinst du denn? Da würde einfach nur das halbe Roster fehlen. Alberto Del Rio und Co., die würden wahrscheinlich die Topverdiener. Entweder das oder die Produktion an sich würde halt schlechter werden, weil wenn du halt da wirklich, so wie ich bei Interviews gehört habe, wenn du da wirklich jedes Mal 60 Takes bringst, um irgendwie ein so ein Segment da zu schießen, dann... Ja, dann braucht es halt auch einfach viel Geld. Und wenn du da jetzt nur die Hälfte hast und nur 20 Mal das machen kannst, dann leidet insgesamt wahrscheinlich schon das Produkt runter. Weil du brauchst so ein paar bekannte Leute, da kommst du nicht drum rum. Sonst ist es schwierig. Obwohl ich jetzt für mich die nicht unbedingt bräuchte. Also nee, so ein Alberto Del Rio und Johnny Mundo, gerade speziell den, die beiden brauche ich überhaupt nicht. Der Alberto Del Rio hatte das Match sowieso, das war auch nicht schlecht. Keine Frage, vor allen Dingen fing das stark an. Aber der, oder El Patron, wie er da heißt, der wirkt auf mich wie ein Relikt aus alter Zeit. So. Der wirkt relativ behäbig und so. Der ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Es wird um die 40 sein, ne? Oh ja, das kann sein. Aber der war in der WWE schon relativ alt, Ende 30. Aber der hat auf mich gar nicht mehr gezündet. Und ich habe mir immer nur gedacht, Mensch, wann ist die Geschichte zu Ende? Also, hat der dich noch abgeholt, der Patron? Absolut. Ja. Okay. Also für mich ist das... genau so musst du den darstellen und das hätte auch in der WWE funktionieren können, da als sie versucht haben, ihn als Face darzustellen. Hm. Ich finde ihn klasse, da als Face. Ich finde ihn wirklich hervorragend. Also das ist mit einer der Hauptgründe gewesen, warum ich mich auf Ultima Lucha gefreut habe. Auf das Match, ja, das war eines der Matches, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Hat es dich dann völlig überzeugt? Ich war sehr zufrieden, ja. Ich fand's super. Das Main Event, wie fandst du das? Auch super. Finish fand ich ein bisschen blöd. Ja, kann ich verstehen. Ja. Aber insgesamt, wie gesagt, für mich mit einer der besten Champion Shows ist das, jetzt. Ja, absolut. Der Champion Mil Muertes, ist der wirklich so gut dargestellt worden, wie er jetzt anscheinend so ist? Ist das so ein Badass und so eine große Nummer? Also der hat auf mich jetzt nicht so... Ja, der muss jetzt konkretisieren. Was hat dich gestört? Ich kannte den natürlich nicht. Ich habe den nicht zum ersten Mal gesehen, sondern ein oder andere Mal früher. Aber wirkt auf mich jetzt nicht als der legitte Typ, der da den Ein-Jahres-Champion da vom Thron stößt. Doch, das funktioniert hervorragend. Ja, das war ein absolutes Monster. Hat er also schon Path of Destruction hinter sich? Ja, absolut. Der hat die härtesten Matches gezeigt. Ah. Es gab ein Sarg-Match, das war unfassbar. Das war eigentlich das beste Match, was ich dieses Jahr gesehen habe. Gegen Phoenix, das war unfassbar. Also das war eines der besten Matches, wie gesagt, die ich gesehen habe. Dann gab es noch so ein, wie hieß denn das nochmal, das Match? Es hatte auch so einen komischen Namen. Unterm Strich war es ein Deathmatch, muss man sagen. auch gegen Phoenix, das war auch fantastisch. Und dann halt, wie sie ihn dargestellt haben, so Brock Lesnar-mäßig halt, nichts kann mich stoppen. Und das haben sie relativ glaubhaft rübergebracht, dazu mit Katrina an seiner Seite, das hat hervorragend funktioniert. Also, der Typ ist extrem beeindruckend und auch hier sieht man wieder die Produktionsvorteile, die irgendwie Lucha Underground ausnutzt. Der ist gar nicht so groß, wie er aussieht. Er ist ja nur 1,83. Und der wirkt ja wirklich wie so ein 2-Meter-Hühne. Ja, ja, okay. Aber er ist nur 1,83, das sind alles so Kleinigkeiten. Er kam mir die ganze Zeit viel größer vor und irgendwann habe ich dann mal geguckt, wie groß ist denn der eigentlich, weil er halt so riesig aussieht. Ist nur 1,83 und das war halt auch wieder so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, ja, die zeigen mir hier, wie man vermeintlichen Big Man auch wirklich groß darstellt. Mhm. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Und dass er den Titel gewinnt, fand ich auch gut und habe ich auch mit gerechnet, muss man sagen. Ja, ich glaube, das musste auch sein. Gerade als Cliffhanger zur zweiten Staffel, da mit dem etablierten Champion dann in die zweite Staffel zu gehen, ist, glaube ich, zu uninteressant, dann weiter einzuschalten. Na, wie geht's denn weiter? Der Punkt so, wie er jetzt ist bei Lucha Underground, da mit dem Stable um Katrina, das ist, glaube ich, ziemlich geil so. Die werden jetzt wahrscheinlich so eine Terrorregentschaft starten und, boah, das finde ich gut. Ich würde es mir auf jeden Fall ab jetzt in der zweiten Staffel ab Folge 1 angucken. Das Zeitalter des Todes hat angefangen. Oh, würdest du dich von dir auch mal ablecken lassen? Ich würde mir von Katrina einiges ablecken lassen, muss ich an der Stelle verraten. Es ist vielleicht überraschend, aber ich würde mich dann doch ablecken lassen. Ja. Aber ich würde mich lieber von Melina ablecken lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, ja, ist schon ein bisschen älter jetzt, ne? Ja, gut, das ist natürlich, also wie alt ist die denn? So alt ist die doch noch nicht. Ende 30? Meinst du? Ja. Hätte ich jetzt auf eher weniger geschätzt. Wie heißt denn die? Die heißt, wer Vorname Melina, Statistik und Bedeutung. Kann das sein? Ist die so? Ja. Wäre verrückt das irgendwie, aber wenn ich, ach hier, Melina Perez. Stimmt, so hieß die. Geboren am 9. März 79. Und also 36. Ist sie? Ja, aber das ist okay. Das ist noch, ist das okay, ja. Mit 36 kann man noch andere Menschen ablecken, finde ich. Das ist richtig. Hast du völlig recht, ja. Ja, Mensch, also ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, Chris, wir haben heute eine sehr gediegene, ruhige Stimmung. Ich finde auch, und jetzt, wo du das sagst, kommt hier die Frau reingeschlichen auf Samtpfoten, macht die Schublade auf, holt Tesafilm raus, schließt die Schublade wieder sehr leise und sagt jetzt, was? Und? Das hast du gerade nicht gemacht. Das glaube ich nicht. Du hast... Was? Das ist kontraproduktiv. Da hat die... Was? Jetzt geh mal bitte. Ich kann... Mein Hirn setzt aus. Hallo. Noch mehr als sonst schon. Da glaubst du gar nicht, was die gerade hier abgezogen hat. Ja, kannst du uns daran teilhaben lassen? Also da hat die sich hier gebückt, um an der untersten... Das war wirklich die unterste Schublade, muss man wirklich sagen. Um da was rauszuholen, nämlich Tesafilm. Und beim Schließen der Schublade... Was du knickst denn da so? Ja, da ist so ihre Hand ausgerutscht und hat sich da so ein alte, so ein Bällchen aus dem Oberteil fallen lassen. Oh. Ja, also wie gesagt, heute ist die Stimmung hier bei uns ein bisschen gegner. Ja, die ist sehr entspannt, muss ich auch sagen. Ist halt einfach auch ein entspannter Typ. Ich bin entspannt. Deswegen solltet ihr Non-PG Wrestling hier zum ersten Mal hören. Das ist sonst nicht die Gangart, die wir einschlagen. Aber wir haben was zur Fliege von uns. Heute gedacht, dass wir zum SummerSlam einfach auch mal ein bisschen in Ruhe über den anstehenden großen Sommerfun quatschen. Ja, das ist der Sommerfun. Das ist der Sommerfun. Ja, es ist ja so, SummerSlam steht an, groß zu Raw brauchen wir jetzt eigentlich nichts sagen, wir können ja mal gucken, denn, Chris, jetzt muss ich hier die Stimmung mal ein bisschen anziehen. Du musst jetzt gar nichts sagen, denn jetzt ist wirklich Zeit für Predikt den Fick, Chris, da ist es wieder. Ja, wenn man glaubt, man hätte es besiegt, dann kommt irgendwo wieder Predikt den Fick. Ich möchte mal was Positives sagen. Du möchtest was Positives sagen? Hm? Ja, dann los. Ich bin die ganze Zeit durch. Ich bin ein positiver Mensch. Du bist ein sehr positiver Mensch. Zum einen möchte ich noch mal kurz was pluggen, bevor ich es vergesse. Und Ricky, ich glaube, das kann auch nur in deinem Sinne sein. Ist es. Nehmt alle an unserem 4-Ecken-12er Tippspiel via Kick-Tipp teil. Das war auch schon der Plug. Das ist ein schöner Plug gewesen. Wie hieß die Gruppe nochmal? Ecken-11er tippt. So hieß die Gruppe. Ecken-11er tippt. Nehmt alle teil. Wir sind schon, ich glaube, 76. Und es können nur noch mehr werden, glaube ich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Opening-Segment, ne? Chris, jetzt sind wir hier bei Predict den Fick. Ich will noch mal kurz sagen, dass mir das wirklich außerordentlich gut gefallen hat, weil ich nämlich ganz genau weiß, dass du das scheiße finden wirst, was ich jetzt sage. Nein, dann sag's. Dann. Und zwar fand ich dieses Anpreisen der Card, das fand ich super. Damit konnte ich ganz gut leben. Ja, das fand ich gut. Dann kamen die raus und haben gesagt, hier der und der und haben das so wie so richtige Matchmaker. Die richtige Promoter. Die richtige Promoter haben da ihre Card und ihre Matches angepriesen. Das fand ich wirklich super. Und das könnte man gerne öfters machen. Einerseits ist das absolut richtig und ich fand das Eröffnungssegment auch gut. Andererseits hat man das übliche 20 Minuten Redesegment einfach nur ein paar Minuten nach hinten verlegt und dann gab es halt wieder Seth Rollins und John Cena. Mhm. Und ich muss gleich sagen, ich fand die Promo von Cena gut, aber reißt mich einfach nicht mehr vom Hocker. Es ist mittlerweile, gefühlt seitdem The Rock da war, immer wieder dieselbe Storyline um John Cena. Immer wieder geht es darum, dass er eigentlich sich verpissen soll und keiner mehr Bock auf ihn hat. Und dann kommt Cena, schreit, dass er es allen zeigen wird und never give up und fuck it. Also das geht mir ein bisschen auf den Sack. Aber Chris, jetzt ist wirklich mal Zeit für Predict den Fick. So, Chris, und ich habe mir natürlich jetzt Gedanken gemacht, nachdem du das letzte Mal Predict den Fick nicht verstanden hast. Es war unfassbar schwierig. Habe ich mir jetzt überlegt, dass wir in Zukunft Folgendes vorhersagen müssen. Für jeden anstehenden Pay-Per-View, kommt jetzt was ganz Verrücktes, müssen wir schätzen, wie viele Augenpaare gleichzeitig geschlossen sind in einem Match. Also man muss natürlich ganz genau hingucken. Zuschauer mit inbegriffen, ist ganz klar. Nein, ist natürlich nur billiger Karlauer gewesen jetzt hier. Nein, wir machen es ganz einfach für die ganz Doofen. Wir tippen jetzt SummerSlam und NXT. Ich dachte, das ist jetzt mal der Moment, wo wir die Stimmung wieder nach oben reißen, Chris, bevor ihr alle wegpennen. Ist halt lauschig heute, so ein bisschen also so ruhige Stimmung. Also ich die ganze Zeit auch so ein bisschen vorwurfsvoll an, vorwurfsvoll, als hättest du damit ein Problem, aber ich bin völlig tiefenentspannt und esse hier meine Funny-Frisch, Knusper, Honig und Senf. Mopeds. Schöne Mischung, klingt auch natürlich irgendwie. Also jetzt geht's aber wirklich rund. Sag mal, wo ist denn Honig, Senf unnatürlich? Absolut, das ist im Endeffekt, sag mal Senfbiene, das kennt ja jeder. Ja, bist du, also. Wo haben die denn sonst ihre Farbe her? Weil die immer im Honigglas, im Senfglas da rumschwören. Ja, aber jetzt mal kurz unter uns Pastorentöchtern. Wenn du in einem Restaurant bist, dann gibt es doch immer irgendein Honig-Senf-Dressing, Honig-Senf-Vinaigrette. Ja. Das passt zusammen wie Arsch auf Eimer. Ja, aber halt nicht zu Chips. Das sind keine Chips, das sind Knuspers. Das sind so kleine Brotbrocken. Hashtag Brotbrocken. Ja gut. Also jetzt hier zu diesen Matches. Ne? Wenn du Bock hast, Geld gebacken. Kannst du ja dazu noch was sagen. Du hast ja immer so gute Tipps auf Lager. Dolph Ziggler gegen Rusev. Wer gewinnt? Achso, ich wollte jetzt gerade sagen, mit den geschlossenen Augen, weil das interessiert mich fast mehr. Das gewinnt natürlich Dolph Ziggler. Oh, fandst du es auch so? Also Dolph Ziggler geht mir unfassbar auf den Sack. Als der da reingestürmt kam und ich mir gedacht habe, sag mal, ist der nicht rechtzeitig fertig geworden mit dem Einsprühen? Der Rücken ganz weiß, vorne alles ganz braun. Na echt? Ist dir das nicht aufgefallen? Nee. Also zuerst dachte ich, der hat sich irgendwo vorher nochmal in Scheiße gepackt. Aber dann habe ich gesehen, dass es nicht Scheiße war, sondern es war tatsächlich Selbstbräuner, den er sich drauf gesprüht hat. Und offensichtlich hat Dolph Ziggler keinerlei Kumpanen, die ihm dabei helfen, diesen Selbstbräuner aufzutragen. Und Lana macht das natürlich auch nicht, aus dem Alter ist sie raus. Ja. Und deswegen konnte er sich nur vorne einsprühen. Sieht unfassbar dämlich aus. Und Dolph Ziggler sieht auch so unfassbar dämlich aus mit diesem Mob auf dem Kopf da jedes Mal. Ja, mein Gott, weil er es nicht tragen kann. Er kann es nicht tragen. Er sieht immer aus wie Bruce Springsteen, der mit dem Undertaker gefickt hat. Ja, hab ich doch gesagt, nur weil er es nicht tragen kann. Bist du neidisch? Ja, da bin ich neidisch auch. Ja, das gewinnt aber Dolph Ziggler. Ich fand das Comeback ganz schön. Ich fand das mit dem Superkick, das hat Rusev wieder geil gemacht. Dieser alte bulgarische Schmierer nimmt da Summer Rae als Schutzschild. Das ist irgendwie eine alte Mistsau. Und bekommt dann doch noch den Superkick. Ich fand das schön. Aber Rusev finde ich klasse. Also den Rusev muss man ja auch folgen. Klasse. Weißt du, was ich cool finden würde? Weil für mich ist eins offensichtlich. Irgendwann muss man Rusev und Lana wieder zusammenpacken. Hat anders keinen Wert. Ich würde, auch wenn es relativ schnell nach dem Split dann wieder so kommen würde. Aber ich würde dafür sorgen, dass Lana Rusev hilft und Dolph Ziggler screwt. Und dann gibt es wieder die Zusammenkunft zwischen Rusev und Lana. Die beiden sind zusammen einfach Trumpf, sag ich dir. Ich glaube, ganz genau dieses Szenario wird eintreffen, aber noch nicht jetzt. Das nee. Wird kommen, aber noch nicht. Mensch, ist doch egal. Lass doch mal den da ein bisschen sich freischwimmen. Ja, so, da bin ich wieder. Ja, das sind die Geräusche, die bei mir so verschatten gehen. Also dann schreibe ich mal unsere Tipps auf. Der Gewinner muss dem anderen einen blasen. Also Chris sagt, Ziggler. Der Gewinner. Ja. Und ich sage, Rusev. Aha. So, dann kommen wir zum nächsten Match. Team Bella. Oh Gott. Gegen Team Bad, gegen PCB. Und zu Recht fragtest du mich diese Woche, was heißt eigentlich PCB? Und ich habe ehrlich gesagt mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Und es ist so naheliegend. Es sind einfach nur die Anfangsbuchstaben von Paige, Charlotte und Becky Lynch. Und da muss man sagen, an der Stelle einen wirklich anerkennenden Applaus an die Kreativabteilung der WWE. Ein wunderschön. Also, nach Team Bad und Team Bella jetzt noch auf Team PCB gekommen zu sein, also nicht schlecht. Da wird mir auch überhaupt nicht Angst und Bange für zukünftige Storylines. Nein, überhaupt nicht. Ist das wirklich der schlimmste oder... Also ganz klar, in den letzten Wochen, in den letzten beiden Ausgaben Raw war einfach diese ganze Diva-Revolution-Geschichte einfach nur eine reine Farce. Wenn ich diese Tamina da rumeiern sehe, diese alte Oma, die ist doch nur noch in der Promotion, weil The Rock ihr Schwippschwager ist. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Ach, ich dachte, das wäre The Rock mit einer Perücke. Nee, ist das also, nicht. Ist das nicht The Rock mit einer Perücke? Nee, auch von den Brüsten her würde es passen. hast du das gesehen bei der Disney-Expo? Nee, guck ich nicht, Disney. Es war ja die Disney-Expo jetzt am Samstag, ne? Ja. Da wurden die neuen Disney-Filme und, oh, spannend. Und Star Wars-Filme. Auf jeden Fall spricht The Rock in einem Animationsfilm irgendeine Figur. Mhm. Und dann stand er auf der Bühne. Und dann hat Disney halt den ersten Clip davon abgefeuert von dem Film. Und was macht The Rock auf der Bühne? Während der Clip läuft? Er weint. Ist aber schön. Er hat geweint. The Rock weint anscheinend. Also ihn hat der Clip so berührt von seinem eigenen Film, den er gerade mitproduziert oder mitkreiert, dass er gewinnen hat. Vielleicht hat er auch auf dem WWE Network ein Diven-Match sehen müssen. Das kann natürlich auch sein. Kann natürlich auch sein. Aber ich finde das wirklich lächerlich, dass Naomi wieder so dermaßen denunziert wurde von der WWE. Die hat doch wirklich mal wieder so einen kleinen Aufschwung gehabt und hatte Tamina da als Bouncerin und so. Da hat man doch wirklich gedacht, Mensch, Naomi, das kann was werden. Das kann mit dir wirklich mal ganz hoch hinausgehen. Nee, dann kommt Sasha Banks, die ich immer besser finde, muss ich sagen, jetzt auch bei NXT. Ja, darauf wollte ich hinaus. Ja, pass auf, halt dich mal fest. Und das, man merkt richtig, wenn die drei da irgendwie Backstage bei JoJo sind, dass die Naomi... Wir müssen ein bisschen Gas geben. Wieso? Dann schafft man das alles nicht. Halt doch das Maul. Das sind 10 Matches. Halt doch mal die Fresse. Und man merkt jetzt richtig, die Fresse. Wenn jetzt Ruhe hier im Schacht. Wenn man in Naomis Augen blickt, oh scheiße, jetzt hat man sind wieder mir eine hier vorgesetzt, jetzt bin ich wieder nicht Trumpf hier und werde niemals die was Champion. Weißt du, an was das, glaube ich, auch noch liegt? An woran denn? Hast du dieses Smackdown-Match gesehen oder diesen Skandal rings um dieses Max-Mount-Match mitbekommen? Hast du das mitbekommen? Ja, aber nicht gesehen. Ja, also da war es ja irgendwie so, dass das Finish abgefuckt wurde von Charlotte und Naomi. Hallo, das Finish habe ich gesehen, da hat sie sich aufgeregt, ne, anstatt zu feiern. Seitdem sie da so angepisst ist, hat sie diese Grundstimmung auch nicht mehr abgegeben, die gute Naomi. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, du kannst nicht drei Weiber da reinschmeißen und davon ausgehen, dass alle drei jetzt wahnsinnig over beim Publikum werden, sondern ich glaube, man hätte es einzeln bringen müssen, man hätte sich auf eine der dreien fixieren müssen und das müssen sie zwangsläufig irgendwann und dann denunzierst du die anderen zwei, das ist alles so unglücklich und man merkt unmöglich. Halt auch, wie sie einfach versuchen, die denken halt, okay, wenn wir denen jetzt 15 Minuten geben, dann haben wir tolle Women's Matches, so wie bei NXT, aber was die halt nicht kapieren, ist, dass bei NXT auch nicht ständig 15 Minuten lange Frauenkämpfe ausgetragen werden, sondern das auch nur zu besonderen Anlässen der Fall ist und man im Vorfeld die diversen Wrestlerinnen erstmal aufbaut. Und Das ist alles, dieses ganze Dieben-Gelumpe geht mir auf den Sack, weil man es mir halt so sehr wieder aufs Auge drücken will, dass das jetzt hier das neue Ding ist. Und ich ärgere mich, dass Charlotte, Becky Lynch und Sasha Banks von NXT ja, noch nicht so ganz abgezogen wurden, aber es deutet ja alles darauf hin, dass sie... Ja. Ich habe auch ein bisschen die gute Hälfte von dem Podcast gehört. Ja. Aber sie ist schon sehr, sehr charming, muss ich sagen, die gute Paige. Finde ich gut. Ja. Paige? Aber bei Stone Cold. Ich muss ja noch sagen, ja, das habe ich nicht gehört oder nicht angeguckt. Ich habe auch nur den Anfang jetzt hier von NXT von dieser Woche gesehen und da fand ich Sasha Banks auch super bei der Vertragsunterzeichnung und dachte mir wieder so, weißt du, wenn sie einfach alleine solche Segmente, natürlich jetzt nicht gleich eine Vertragsunterzeichnung, aber du weißt, was ich meine, bei Raw bekommen würde, das würde der Division und ihr viel, viel mehr bringen als der Scheiß, den sie da jetzt machen muss. Absolut, absolut. Es geht voll nach hinten, warte ab. Aber nochmal kurz zu NXT, ich habe die ganze Folge gesehen und das Ende ist wirklich spitzenklasse. Ja, dann freue ich mich immer drauf. Ja, mit Kevin Owens, der da nochmal sich über das Publikum auskotzt, dass sie ja immer buhen, wenn der nächste Pay-Per-View oder das nächste Special in Brooklyn stattfindet, dann buhen die immer. Und hat er gesagt, vor so einem Scheißhaufen wie euch würde ich am liebsten gar nicht mehr performen wollen und so. Und recht hat er. Bin ich rausgewachsen aus euch, also das hat er erzählt. Das war ganz geil. Damit Finn Balor dann am Ende. Das war echt geil. Aber. Wer gewinnt das Match? Team Bella. Da wollte ich jetzt drauf hinaus. Und zwar ist es ganz klar: Die drei Mädels, die in den letzten Wochen schon die meisten Siege eingefahren haben. Paige, Team Paige. Ja, da ziehe ich mit dir mit. Ich glaube auch, dass Team PCB hier. Aber Becky Lynch, ne? Der Last Kicker, geht dir das auch schon so auf den Sack? Ja, das geht gar nicht. Das ist alles zum Scheitern verurteilt. Und ich finde Becky Lynch prinzipiell noch eine der erfolgsversprechenderen Diven von denen, die jetzt ja gerade so unterwegs sind. Aber wie gesagt, in dieser Dreierkonstellation werden wir, glaube ich, nicht so richtig eine erfolgreiche neue und erfolgreiche, darauf liegt jetzt hier das Hauptaugenmerk, Divas Division erleben. Ich finde, Becky Lynch ist eine der attraktivsten Diven aller Zeiten. Mit der ich je geschlafen habe? Das stimmt. Aller Zeiten. Aber mir geht die Art und Weise, wie die da reingelatscht kommt jede Woche, geht mir so ultramäßig auf den Sack. Du, das glaubst du nicht. Bei allen dreien. Es passt einfach nicht zusammen. Es passt überhaupt nicht zusammen. Paige latscht rein einfach nur. Ja, aber dann ist Charlotte noch mit ihrem komischen... Ja. Das geht mir bei denen, genau was du sagst, am meisten auf den Sack, immer wieder die exakt gleichen Aktionen rüberzubringen, die überhaupt nicht natürlich wirken, sondern so aufgesetzt. Also das geht mir auch so tierisch auf den Sack und Becky Lynch nehme ich das auch überhaupt nicht ab, da dieses Kopfgeschüttel und das passt alles überhaupt nicht zusammen so richtig. Also das ist alles Kacke. Das ist Scheiße, das regt mich wieder auf hier. Das reißt so dermaßen diesen Hotness-Faktor bei ihr ein, das glaubst du gar nicht. Ja, ich hole mir trotzdem ab und zu mal einen runter. Ja, das stimmt natürlich. Kevin Owens gegen Cesaro. So, sage ich dir mal kurz was, wird nicht stattfinden. Oh, das ist natürlich ein mutiger Tipp. Also dann mache ich mal No Contest da bei dir rein. No Contest. Warum also, findet es nicht statt? Weil Kevin Owens, glaube ich, kaputt geht in der Nacht vorher. Du hast natürlich auch schon den Vorteil, dass du schon NXT geguckt hast. Ich tippe hier. Wieso habe ich denn da einen Vorteil? Ja, vielleicht wurde da irgendwas schon angekündigt oder so. Nein, ich glaube schon, dass Kevin Owens, weil der bewegt sich auch so behäbig und wir haben neulich schon mal drüber gesprochen, Kevin Owens In-Ring-Performance baut stark ab und das liegt wahrscheinlich daran, dass das habe ich nicht gesagt. Ich finde, dass seine In-Ring-Performance wirklich, wirklich abbaut und nicht mehr so geil ist wie am Anfang, als er bei Raw debütiert ist. Und ich glaube, das liegt halt daran, dass er zu viele Shows worken muss bei NXT, die House-Shows. Das war das, was ich gesagt habe. Bei Raw, SmackDown, SummerSlam, Brooklyn Takeover. Das ist einfach zu viel für den dicken Mann und ich weiß nicht so recht, was sie da jetzt mit dem Burschen machen. Ich glaube, den verhalten sie in Lichtgeschwindigkeit, in Rekordgeschwindigkeit. Und das kann gut sein, dass der Herr Owens sich relativ verletzen könnte natürlich bei Brooklyn Takeover. Vielleicht bringen sie natürlich das Match, der kommt irgendwie reinspaziert und dann irgendwie durch so einen schnellen Hüppler gewinnt dann der Cesaro. Aber hier würde ich per se immer auf Cesaro tippen. Ja, also was denn jetzt? Kevin Owens. fürchterlich. Mit dem kann man überhaupt kein ordentliches Buch führen. Ich tippe auch auf Kevin Owens. Dann Steven Amell und Neville. Das findet aber nicht statt. Gegen Stardust und King. Oder jetzt heißt er ja nicht mehr King Barrett, sondern Cosmos King, oder wie? Cosmic King? Oh, also, man muss sich echt vorstellen, Wade Barrett, hat das Sonder losgezogen bei der WWE-Lotterie. Es geht immer nur bergauf für den Mann. Es ist so schön für... Wenn man sich überlegt, dass der 2010 zum SummerSlam mit Nexus das heißeste Eisen im Feuer der WWE war. War das 2010? 11 oder 10? Ich tippe auf 10. Ich sag 11. Ja, gut, es ist egal für ihn jedenfalls. Ja, dieses Affen, das geht mir alles auf den Sack. Warte, dass kann, Daniel Bryan für Team Cena mitgemacht hat, ne? Genau. Ich kann auch mit diesem Steven Amell nichts anfangen und das interessiert mich in Scheiß, dieses Match. Ja. Also per se, Arrow finde ich jetzt nicht so scheiße, habe ich halt irgendwann aufgehört zu gucken. Aber ich fand das ganz geil, wie Steven Amell da reingehübbelt ist in die Bude und dann wirklich gut performt hat und auch das Backstage-Segment, was du neulich gesagt hast auch. Und das hat er wirklich gut gemacht. Also ich habe da... nichts gegen das Match. Nee, ich habe nichts gegen Steven Amell in diesen Segmenten, so muss ich sagen. Aber es ist für mich kein SummerSlam-Match. Das können sie von mir aus bei der Pre-Show bringen, machen sie natürlich nicht. Aber ich hasse sowas. Ich hasse solche Leute, die von außerhalb dann da reinkommen. Das ist eine Pre-Show. Ist es ein Pre-Show-Match? Nein, was ist denn die Pre-Show? Ach so, nee, keine Ahnung, kommt wahrscheinlich noch irgendwas. Kann ich dir nicht sagen. Was glaubst du denn, wer gewinnt? Per se... Er hat sie doch verletzt, der Amell. Ja, der tritt ja trotzdem an. Was ist denn jetzt los? Da bist du ja wieder an deinem Honigkuchenpferd da irgendwie erstickt. Honigkuchenpferd. Ich sage natürlich Team Amell. Ja, tippe ich auch. Mensch, bis jetzt wird alles über das Rusev-Match entschieden. Ja. Ist ja Wahnsinn. Tag-Team-Titelkampf. Fatal 4-Way. Die Primetime-Players gegen Los Mataderos. Ach, mach weiter. Lucha Dragons und The New Day. Also da sag ich nur auf New Day Bock und die tippe ich hier auch als Sieger. Ich sag da. Oh, ist mir das egal, du. Ich sag da. Ja, ist Lucha Underground gewinnt. Die Schwatten. Wer sind denn die Schwatten? Ich weiß nicht, Darren Young und der andere, Titus O'Neil. Ach, die Schwarzen. Ja, ja, darf man schon sagen, schwarz. Keine Sorge. So, noch ein Tag Team Match. Bray Wyatt und Luke Harper gegen Roman Reigns und Dean Ambrose. Tippe ich auf einen Turn von Dean Ambrose. Ja, aber das ist ja nicht der Sieg. Ach so, dann meinst du deinen Sieg für Team Harper? Ja, ich glaube, vielleicht turnt er hier noch nicht beim SummerSlam, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Dean Ambrose gegen Roman Reigns turnt. Dieses Best Buddy Scheiß und so, das ist irgendwie komisch. Ja, das kann gut sein. Wenn ich so darüber rede, ist alles so, geht mir alles auf den Sack eigentlich schon wieder, so der Scheiß. Vorbei. Dieser Dean Ambrose ist von den Vieren wirklich der dümmste Spasti. Ja. Der kotzt mich noch mehr an das Roman Reigns. Oh, ist mir scheißegal. Warte mal, ich habe hier einen Deckel, den werfe ich jetzt. Team Reigns. Ja. So tippt, glaubt Lili auch immer beim Tippspiel. Ich tippe hier mal auf die Wilds. Die guckte mehr als ich. Ah, siehst du. Fast. Dann Ryback gegen Big Show und The Miz. Oh, das war wieder. Also, das ist, wenn du das so vor dir siehst, das ist so traurig eigentlich. Prinzipiell habe ich Bock auf einen SummerSlam und ich merke, umso mehr ich diese Card mir hier angucke, dass es nur an zwei Matches irgendwie liegt. Warum tippen wir denn nicht Brooklyn? Ja, müssen wir eigentlich auch noch machen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Jetzt machen wir Rucki-Zucki hier. Ryback, Big Show, Miz. Warum ist denn Big Show schon wieder face geturnt? Er ist aber gleich wieder hier geturnt dann. Du passt ja überhaupt nicht auf bei dem Programm. Der kam als Face rein, ist dann währenddem er kommentiert hat, hier geworden, dann aber nochmal zum Face und dann aber wieder zum Heel. Ist ja ganz logisch. Ich tippe auf The Miz. Es wäre so schön, es wäre eigentlich klassisches WWE-Booking. Den größten Trottel da gegen die zwei Viecher da overkommen lassen. So, Orton gegen Sheamus. Also Orton gegen Sheamus. Wenn das Match länger geht als 10 Minuten, dann schieße ich mich auf den Balkon, schwöre ich dir. Dann erhängst du dich mit dem Gabel von der neuen Satellitenschüssel. Ja, genau. Dann hänge ich mich auch noch an der Satellitenschüssel und schreibe mit Edding irgendwie da drauf, Sheamus ist schuld oder so. Feller ist schuld. Ja, also Orton und Sheamus. Ja, ein Scheiß, du. Das ist echt ein Scheiß. Also, dass dieses Match... Wenn ich an Seamus denke ich an diese Raw, was war das, New Jersey Show, wo sie dann irgendwie die Kommentatoren abgefeiert haben. Ja, weißt genau. Du das noch? Das war das Match, richtig, 2000 irgendwas. Das war, glaube ich, 1992. Das war, übrigens, Rowdy Piper ist doch gestorben. Warum? Das ist die Herzinfarkt, ist die Todesursache, habe ich gelesen. Jetzt habe ich mir überlegt, war das nicht so, dass Rowdy Piper das Wrestling-Kunstwerk beim Undertaker gelernt hat? War nicht der Undertaker Rowdy Pipers Trainer? Ja, als Story nur. Kommt mir fast so vor, oder? Vom Alter her. Ist mir wieder aufgehoben, aber wir kommen nachher noch zum Undertaker. Damit wollte ich nur zum Ausdruck bringen, wie scheiße ich den Undertaker finde. Seit immer schon. Ja, egal. Orton, der Undertaker verstirbt noch vor dem SummerSlam? Oh, wäre das schön. Also ich gönne ja niemanden den Tod, aber ein Undertaker schon. Ja. Ist mir egal, ob jetzt Leute das... Also, aber der geht mir auf den Sack, der soll sich verpissen. Ich hab dieses scheiß Knollennasenviech mit diesen verfickten Drecks-Promos, die so mit scheiße der sind. Vor allen Dingen mit den Puscheln rechts und links. So ein Scheißdreck. Da steht der da in irgendeiner Kammer, die sieht aus wie eine Duschkabine. Ja. Und dann wird die so komisch belichtet und irgendeiner qualmt da irgendeine Kacke rein. Das sieht so adäquiert aus. Kein Mensch will den Rotz noch sehen. Der Affe soll sich einfach verpissen. Kein Mensch will diesen alten Drecksficker noch sehen. Der geht mir so auf den Sack, dieser Depp. Ich stell den ein Bein. Ich fahr da hier zu Heath, wo landen die da? JFK, stell ich den ein Bein, wenn er die Gangway runterkommt. Mach ich. Oder spann so eine Schnur. Ah nee, weißt du, was ich mache? Ja. Schürft sich dann das Knie so auf deiner Decke, ne? Nee, ich wollte so einen 10-Dollar-Schein auf den Boden legen und dann an so einer Schnur immer wegziehen. Und dann, wenn er sich 3-4 Mal bückt, kriegt er eh einen Hexenschuss. Ja. Passt aber zum Gimmick. Ja. Also Seamus Orton, wer gewinnt? Orton. Ich sehe das so ein bisschen als... ich sag auch Orton. Ich habe keinen Bock darüber zu reden. Cena gegen Rollins. Champion versus Champion. Und wenn Seth Rollins gewinnt, kriegt er noch eine eigene Statue. Ich würde es übrigens so machen. Das wäre super. Ich würde einfach die nehmen von Andre the Giant und so ein Bild drüber kleben über den Kopf. Ich bin hier gerade auf www.com und bin hier auf der SummerSlam Card und da bin ich jetzt gerade bei Rollins gegen Cena. Da hat nur Seth Rollins einen Titel, um Cena nichts. Ja, das ist doch wohl nicht schon ein Indiz. Weiß es nicht. Ach Chris, weißt du, was ich glaube? Hm? Da haben wir wieder was aufgedeckt. Ja. Ich glaube, da sind wir wieder was ganz Großes auf der Spur. Das gibt's überhaupt nicht. Ja. Aber ich freue mich auf das Match irgendwie. Ja, wird gut. Glaubst du, dass... Mit irgendeiner Stipulation, ne? Weißt du? Ja, kann damit leben. Glaubst du, dass wir da, einen der beiden mit beiden Titeln sehen oder glaubst du eher, dass Seamus eincasht? Ja, das ist ja für... Man mal auch den Pimmel nicht ja gleich an der Wand. Naja, irgendwann wird er es versuchen. Ja, das ist richtig. Aber wäre auch cool, wenn er es verstreichen lassen würde, den Money in the Bank. Hoffe. Das wäre für uns alle gut, aber... genauso unwahrscheinlich. Ja, ich glaube, dass Seth Rollins den Titel vereinigt. Wenn es überhaupt zu einem Finish kommt. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass Seamus ja eincasht, aber da das jetzt schon so häufig thematisiert wurde, hoffe ich, dass sie dann denken, ach nee, komm, wir machen es mit Cena. Deswegen, ich tippe auf Cena, du tippst auf, wie heißt der? Rollins. Seth Rollins. Seth Rollins. So, Cena. Und jetzt, Chris, kommen wir zum Main Event. Und da habe ich mir das ganz Besonderes einfallen lassen. Ja. Weil du hast ja gemerkt, dass der Undertaker dem Brock Lesnar so ein bisschen Angst eingejagt hat, sag ich mal. Ja. Und jetzt gucke ich mal, ob ich mal nachfragen kann, ob das Biest schon Angst hat. Mal gucken. Ja, bin ich mal gespannt. Ja, oder fängt ja schon gut an. Fängt ja schon gut an hier mit meiner... Super Aktion. Ja, dann muss man sich aber auch fragen, ob es dem Taker nur darum geht, dass er jetzt hier praktisch diesen WrestleMania-Shit los wird und er diese eine Niederlage nicht verkraften kann, oder ob es ihm hier ums Große und Ganze geht. Da könnte man jetzt mal beim Taker nachfragen, wie der das sieht. Ja, könnte man mal machen. Okay. Ja, guten Abend, bin ich da beim Taker? Ja. Ah, schön. Ich wollte mal nachfragen, ob das jetzt mit dem SummerSlam-Match am Sonntag einfach nur so was Persönliches ist oder ob sie einfach nur noch mal ins Rampenlicht wollen. Am Sonntag? Ja, ob das, also ist das persönlich, also einfach nur noch mal, um sich sozusagen an Brock Lesnar zu rächen oder wollen sie einfach wieder zurück ins Rampenlicht? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Naja, jetzt am Sonntag ist ja der SummerSlam und da gibt's ja das große Rückmatch zwischen dem Taker und Brock Lesnar und da wollte ich Sie jetzt fragen, ob das einfach nur noch mal so ein Spotlight-Gehasche ist oder ob Sie das einfach ja so machen, weil Sie halt diese Niederlage nicht verkraftet haben. Also, Sie sprechen mit Frau Crystal Taker. Absolut richtig, mit dem Taker. Und ich weiß nicht, was ein Sommerlatch ist und ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Das ist natürlich jetzt eine Überraschung, aber Sie sind am Sonntag in New York? Nein. Ach so. Ja. Ich bin hier im Landkreis Cuxhaven. Na ja, gut. Und da bleibe ich auch und ich bin eine ganz normale Frau. Das ist natürlich eine Überraschung. Da werden natürlich einige jetzt aufhorchen, weil viele gehen davon aus, dass Sie am Sonntag in New York sind. Im Brooklyn Center da wartet dann, wartet eigentlich Brock Lesnar? Und es sollte ein Match geben, das zu groß ist für WrestleMania. Davon wissen Sie gar nichts. Nee. Das ist ja Wahnsinn. Na gut, dann möchte ich Sie nicht weiter aufhalten. Dann helfen Sie mir auf die Sprünge. Vielleicht kann ich Ihnen, vielleicht ist einfach nur mein Name reingerutscht und ich bin die Kollegin oder sowas. Was für ein Match ist das? Ich bin ganz schlecht in Englisch. Sie müssen mit mir ganz Deutsch sprechen. Ja, ist kein Problem. Also bis jetzt ging es eigentlich immer mit dem Englischen. Das ist gar nicht so aufgefallen. Also ich glaube... Es ist ein ganz normales Match, es gibt keine Stipulationen in diesem Match und es geht einfach darum, Sie wurden ja von Brock Lesnar besiegt bei WrestleMania und das war ja eine Riesenüberraschung. Immerhin haben Sie 21 Jahre davor nie ein Match verloren bei WrestleMania und jetzt verlieren Sie da gegen Brock Lesnar und haben dann dafür gesorgt, dass Brock Lesnar nicht Champion geworden ist bei Battlefield und jetzt sollte es eigentlich die große Rache geben. Wenn ich Sie jetzt schon mal dran habe, dann frage ich mal ganz konkret, wieso haben Sie denn da zweimal diesen unerlaubten Schlag, möchte ich mal sagen, ausgeführt? Und ich habe das auch nie gespielt. Das war auch nie ein Match und ich weiß immer noch nicht, wovon Sie reden. Sie sind ja ein Meister der Mindgames. Also da kann ich nur wirklich nichts anderes sagen. Danke. Also wir finden mich völlig ratlos. Das ist ja, ich hab mich auch. Das ist verrückt. Also ich möchte Sie jetzt nicht länger aufhalten, weil ich merke schon, dem Ganzen bin ich auch nicht gewachsen. Was ist das denn für ein Ding? Nee, das ist natürlich kein Videospiel. Also das kommt ja erst später raus. Das Videospiel. Ein Internetspiel oder bei Match kenne ich bei Tennis. Nee, hier geht's natürlich um Wrestling, ist ja ganz klar. Um? Sie sind doch Wrestler. Also Wrestler. Diese Musik. Ja, genau. Mit dem Gong. Okay. Das bin ich nicht. Ich bin 55 Jahre alt. Nein, ja, das bin ich nicht. Gut, dann... Naja, ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Ich verstehe natürlich, dass man hier auch ein bisschen aufs Kayfabe achtet. Wie gesagt, ich bedanke mich für die ausführlichen Äußerungen. Allerdings, so richtig schlau bin ich jetzt noch nicht daraus geworden. Ob Sie Die scheinen mir auch nicht zu glauben. Das macht mich jetzt verrückt. Mich auch. Das ist ja Wahnsinn. Weil ja alle davon ausgehen, dass es am Sonntag das große Match zwischen dem Taker und dem Beast gibt, sozusagen. Es ist für Sie jetzt natürlich... Woher haben Sie denn diese Nummer? Und woher kommt denn der Name Taker? Also... Das ist eine richtige Frage. Den Namen, den gibt's im Endeffekt schon, glaube ich, seit 88 ist der uns bekannt und die Nummer, die steht auch mal hinten drauf. Und gibt's da auch einen Vornamen? Ja, Ander. Nochmal? Ander heißt der vor Ander-Taker, ja. Also ich habe drei Söhne und keiner heißt Ander. Also das gibt's doch nicht. Das ist doch... Ja, okay. Das könnten sein, ne? Theoretisch könnten die sein, weil die alle über 20 sind, also 20 bis 30. Also auch in dem Alter, wo es vielleicht Spaß macht, sowas. Ja. Aber keiner heißt Ander, definitiv nicht. Na gut, dann sind wir wirklich falsch. Ja. Gut, dann bedanke ich mich und sage Grüße an die Söhne. Ich hoffe, da hat jemanden ein Späßchen erlaubt und... Jetzt stehen Sie da vorne vor, wie Oxbar Berg. Aber wirklich. Aber vielleicht kriege ich ja noch Brock Lesnar an Apparillo. Vielleicht kann der noch mal ein bisschen Licht hier reinbringen in diese Sendung. Gut, dann danke ich und wünsche schöne Grüße noch. Ja, danke. Und wenn noch was ist, ich bin heute Abend zu Hause. Ja, ruf ihn noch mal an. Gar keine Frage. Zur Not holen wir es auch mit dem Hubschrauber ab. Brauchen, gerne, ne? Gerne. Tschüssi. Jo, tschüss. Ist ja Wahnsinn. keiner heißt Ander. Ja, aber hätte man gar nicht gedacht, dass der dennoch, jetzt noch, wo er zu Hause in Cuxhaven ist, seinen K-Fab weiterwirkt, ne? Und keiner heißt Ander. Das muss man sich mal wirklich vorstellen. Also das ist jetzt hier aufgeklärt worden im Endeffekt. Das war, ich wollte jetzt hier mal nachfühlen, wie das aktuell ist beim Undertaker, seine Gemütslage. Ja. Und im Endeffekt wissen wir es jetzt. Ja, schon im Tunnel. Der ist natürlich völlig fokussiert. Und voll in der Story. Oh, jetzt wollen wir mal ein Biest nachfragen hier. Was da eigentlich los ist. Das Biest-Restaurant, guten Abend. Ja, hallo, bin ich da beim Biest? Wie bitte? Bin ich da beim Biest? Ja, genau. Ja, super. Ich wollte nämlich nur mal kurz nachfragen, ob das jetzt am Montag bei Raw einfach nur so ein bisschen Show war oder ob Sie wirklich Angst haben vorm Taker. Wie bitte? Ich verstehe Sie überhaupt nicht im Moment. Ah, ja. Liegt wahrscheinlich daran, dass Sie wieder irgendwie gerade so Cauliflower-Ears haben. Ich wollte nachfragen, ob Sie jetzt wirklich Angst vorm Taker haben oder ob das am Montag einfach nur ein Spaß war. Also da sah es ein bisschen so aus, als ob Sie sich vorm Undertaker fürchten. Aha, ist das Jens, bist du das? Ja, ich bin's. Hast du gedacht, die Stimme kenne ich irgendwoher. Ja. Ja. Ja. Ja, ich bin's einfach, Jens. Ist so schön, wenn man hier mal bekannte Leute im Radio hat. Ja, na klar. Ja. René Weller war lang nicht da. René Weller war auch nicht lang nicht da, aber wir haben jetzt Jens und keiner heißt Ander. Wissen wir jetzt auf jeden Fall. Na gut, Chris, was denkst du denn, wer gewinnt das Match? Hä? Wer das Match gewinnt? Undertaker mit Paul Heyman. Oh, Turn oder was? Denke ja, weil Brock Lesnar Urlaub macht und so. Ich tippe auf Brock Lesnar, damit man dann in Texas das große entscheidende Match machen kann. Gelingt es dem Undertaker, Brock Lesnar zu besiegen? Ja oder nein, ist dann die Frage. Ja. Ja, jetzt ist die Frage, die nächste, die wir uns stellen müssen. Hören wir jetzt auf oder machen wir jetzt noch NXT? Weil eigentlich ist eine Stunde rum. Ja, wir tippen jetzt noch Brooklyn schnell. Okay, ganz schnell, aber wirklich ohne viel Geschwafel. Wir das. Was? Ja, gar nicht. Was? Was? Oh Gott, ich habe ja Bluthochdruck jetzt. Ach nee, komm, wir lassen das jetzt mit Brooklyn. Wir bleiben unserem Motto. Ist doch eh nur Scheiße. Ist eh nur Scheiße. Ich bringe zum Schluss spiele ich noch das Lied vom Samoa Joe und sage Tschüss, bis nächste Woche. Ja, komm. Gute Nacht. Hallo, ich bin der Joe und ich arbeite in einer Knopffabrik. Und neulich, da kam mein Chef vorbei und fragte, ob ich beschäftigt sei. Ich sagte no, da sagte er, dann dreh doch den Knopf mit der rechten Hand. Hallo, ich bin der Joe und ich arbeite in einer Knopffabrik. Und neulich, da kam mein Chef vorbei und fragte, ob ich beschäftigt sei. Ich sagte no, da sagte er, dann dreh doch den Knopf mit der linken Hand. Hallo, ich bin der Joe und ich arbeite in einer Knopffabrik. Und neulich, da kam mein Chef vorbei und fragte, ob ich beschäftigt sei. Ich sagte no, da sagte er, dann dreh doch den Knopf.